Erster ein Lied von David für den Musikmeister. Zweiter Gott steht auf und seine Feinde laufen weg. Alle Menschen, die ihn hassen, fliehen vor ihm. Dritter sie verschwinden wie Rauch im Wind. Sie schmelzen wie Wachs im Feuer. So sterben die bösen Menschen vor Gott. Vierter aber die guten Menschen freuen sich sehr. Sie sind glücklich vor Gott und jubeln laut. Fünfter singt für Gott und lobt seinen Namen. Macht den Weg frei für ihn. Sein Name ist Herr. Freut euch vor ihm. Sechster Gott ist ein Vater für Kinder ohne Eltern. Er hilft den Witwen. Er wohnt an einem heiligen Ort. Siebter Gott gibt einsamen Menschen ein Zuhause. Er befreit Gefangene und macht sie glücklich. Ungehorsame Menschen bleiben im trockenen Land. Achter Gott, du bist vor deinem Volk hergegangen. Du bist durch die Wüste gewandert. Neunter, die Erde hat gezittert und es hat geregnet. Der Berg Sinai hat vor Gott gebebt. Er ist der Gott von Israel. Zehnter Gott, du hast viel Regen geschickt. Du hast dein Land wieder stark gemacht. Elfter, dein Volk hat dort gewohnt. Du warst gut zu den armen Menschen. Zwölfter, der Herr hat einen Befehl gegeben. Viele Frauen haben die gute Nachricht erzählt. Dreizehnter, die Könige und ihre Soldaten fliehen schnell. Die Frauen teilen die Beute im Haus auf. Vierzehnter, bleibt ihr bei den Schafen liegen? Die Flügel der Taube glänzen wie Silber und Gold. Fünfzehnter, der mächtige Gott hat die Könige verjagt. Es hat auf dem Berg Zalmon geschneit. Sechzehnter, der Berg Bazan ist ein hoher Berg Gottes. Er hat viele Gipfel. Siebzehnter, warum schaut ihr anderen Berge so böse? Gott hat diesen Berg für sich gewählt. Der Herr wird dort für immer wohnen. Achtzehnter, Gott hat sehr viele Wagen. Es sind viele Tausende. Der Herr kommt vom Sinai in sein Heiligtum. Neunzehnter, du bist nach oben gegangen. Du hast Gefangene mitgenommen. Du hast Geschenke von Menschen bekommen. Auch ungehorsame Menschen wohnen bei Gott. Zwanzigster, wir loben den Herrn. Er hilft uns jeden Tag. Gott rettet uns. Einundzwanzigster, unser Gott ist ein Gott, der rettet. Der Herr hilft uns sogar gegen den Tod. 22. Gott schlägt seine Feinde auf den Kopf. Er bestraft die Menschen, die böse Dinge tun. 23. Der Herr sagt, ich hole sie aus Bazan zurück. Ich hole sie aus dem tiefen Meer. 24. Deine Füße werden im Blut der Feinde stehen. Deine Hunde werden davon fressen. 25. Alle sehen deinen Zug, o Gott. Mein Gott und König geht in sein Heiligtum. 26. Die Sänger gehen zuerst. Dann kommen die Musiker. Junge Frauen schlagen dazu die Trommeln. 27. Lobt Gott in euren Versammlungen. Alle Menschen aus Israel sollen den Herrn loben. 28. Dort ist der kleine Stamm Benjamin. Dort sind die Anführer von Juda, Sebulon und Naphtali. 29. Gott, zeige deine große Macht. Mach das fest, was du für uns getan hast. 30. Könige bringen dir Geschenke nach Jerusalem. Sie kommen wegen deinem Tempel. 31. Bestrafe die wilden Tiere im Schilf. Bestrafe die Völker, die Krieg lieben. Sie sollen dir Silber bringen. 32. Boten kommen aus Ägypten. Die Menschen aus Kusch beten zu Gott. 33. Ihr Länder auf der Erde, singt für Gott. Singt Lieder für den Herrn. 34. Er fährt über den alten Himmel. Er spricht mit einer sehr lauten Stimme. 35. Sagt allen, Gott ist mächtig. Er herrscht über Israel. Seine Kraft ist in den Wolken. 36. Gott ist wunderbar in seinem Heiligtum. Der Gott von Israel gibt seinem Volk Kraft. Lobt Gott.